Kundgabe 6185. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.2.1955. Richtiges Ausnutzen der Erdenzeit. Kurz nur ist das Erdenleben, endlos lang aber die Zeit nachher. Darum solltet ihr Menschen diese Erdenzeit gut nützen. Ihr solltet alles Schwere auf euch nehmen und alle Kraft verwerten für das Heil der Seele. Ihr solltet verzichten auf die Annehmlichkeiten des Lebens, um euch durch den Verzicht das Anrecht auf geistige Güter zu sichern, die euer Los bestimmen in der Ewigkeit, nach dem Tode eures Leibes, der allein nur von irdischen Gütern einen Vorteil hat, sie aber nicht behalten darf für immer. Es ist das Erdenleben nur wie ein Augenblick, gemessen an der Ewigkeit. Und diesen Augenblick solltet ihr nicht so wichtig nehmen und doch wieder als überaus wichtig für eure Seele erachten, ihn also immer nur geistig auszuwerten suchen. Wohl habt ihr für eure Erdenzeit einen Zeitbegriff, der euch die Tage und Jahre lang erscheinen lässet. Bedenket aber, dass endlose Zeiten schon diesem Erdenleben vorangegangen sind und die Ewigkeit folget. Euch ist jedoch nur die Erdenlebenszeit bewusst, und diese bedeutet euch daher alles. Doch das wisset ihr, dass ihr sterben müsset, dem Leibe nach. Ihr wisset, dass alles Irdische vergänglich ist. Ihr wisset, dass nichts euch nach eurem Tode nützen kann, was dem Körper unentbehrlich war, was ihm Wohlbehagen schaffte. Also rechnet vorerst damit und sorget euch, was euch nach dem Tode des Leibes erwartet. Ein überaus herrliches Dasein könnet ihr eurer Seele im Erdenleben bereiten, aber auch einen Zustand der Qual und Finsternis. Und immer wieder wird es euch gesagt, dass ihr weiterlebet. Ihr seid darüber nicht ohne Wissen, auch wenn ihr es nicht glauben wollet. So rechnet doch mit der Möglichkeit und sorget vor. Lebet gut auf Erden und hängt nicht das Herz an die Materie, die euch doch wieder genommen wird. Bedenket nicht den Körper auf Kosten eurer Seele. Sorge zuerst für diese, und es wird auch der Körper dann nicht zu darben brauchen. Aber lasset eure Gedanken nicht verkehrte Wege gehen, dass ihr des Körpers wegen die Seele darben lasset. Denn sie ist euer eigentliches Ich. Das Ich, das unvergänglich ist, und dass der einst selig sein kann, wenn ihr auf Erden für diese Seligkeit schaffet und wirket. Die schönsten Stunden auf Erden vergehen wie ein Rausch. Die irdischen Genüsse beglücken euch nicht ewig. Das Erdenleben geht schnell vorüber. Aber dem Los in der Ewigkeit entgehet ihr nicht. Und das wird sein entsprechend dem Leben, das ihr auf Erden führtet. Ewiges Leben oder geistiger Tod. Ihr allein wählet euch den Zustand in der Ewigkeit, denn es ist euch freigestellt, welches Leben ihr auf Erden führet. Bewertet dieses euer Erdenleben richtig, dass es eurer Seele die Reife eintrage, nicht aber nur für das Wohlbehagen des Körpers genutzet wird. Denn kurz nur weilet ihr auf dieser Erde, endlos lang aber ist die Ewigkeit. Amen.